Hier sind die Lokalnachrichten auf Radio Mittelweser am Montagmorgen mit folgenden Themen. Bürgerausstellung eröffnet, Pellkartoffelessen in Nienburg und Gasleitungssanierung in der Marienstraße. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie im Studio, hier ist Philipp Kessler. Guten Morgen. Am Freitag endete das Nienburger Scheibenschießen mit dem traditionellen Pellkartoffel- und Matjes-Essen auf der Langen Straße. Das warme und trockene Wetter lockte viele hunderte Besucher in die historische Altstadt. Und geschmeckt hat es auch allen. Ja, wunderbar. Der Matjes war wunderbar, nicht salzig, der war richtig gut. Ja, perfekt. Bei dem Wetter hier, keine verregneten Heringsfilets auf dem Teller. War auch sehr lecker, mir hat sehr gut geschmeckt. Es war hervorragend. Die Apfelspelten, die Zwiebeln, war alles, es war sowas von lecker. Ja, wunderbar. Die waren erstklassig diesmal, die Heringer. Jedes Jahr. Ich bin Nienburgerin. Das gehört dazu. Ja. Das festes Programm immer. Gestern wurde in der Galerie N in Nienburg die 11. Bürgerausstellung eröffnet. Über 30 kreative Bürger aus der Region stellen dort nun bis zu 3 eigene Kunstwerke aus in den Genres Malerei, Fotografie und Installation. Über 100 Besucher waren gekommen, um der Vernissage dieser besonderen Ausstellung beizuwohnen. Diese ist noch bis Ende Juli zu sehen, immer samstags von 11 bis 14 und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Ab morgen wird die Gasleitung in der Marienstraße in Nienburg saniert. Dies betrifft den Abschnitt zwischen Friedrichstraße und Meerbachbrücke. Der Fahrzeugverkehr wird aus Richtung Hannoversche Straße als Einbahnstraße an der Baustelle vorbeigeführt. Die Sanierungsmaßnahmen laufen Planungen zufolge bis zum 25. Juli. Soweit die aktuellen Meldungen.